Heute Morgen sah es so aus, als würde dies ein schwarzer Tag für Kroatien. Die von den Serben dominierte Luftwaffe flog Angriffe auf Ziele bei Zagreb, die Marine begann eine Blockade, das Heer rückte auf die kroatische Hauptstadt vor. Am Nachmittag dann die Wende, der EG-Vermittler Lord Carrington erreichte in Verhandlungen mit den Konfliktparteien die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Diesem Thema sind auch unsere ersten Beiträge gewidmet. Wir befassen uns heute Abend auch mit dem Konfliktherd Nahost. Der amerikanische Außenminister war auf seiner zweiten Station in Kairo und mit dem konfliktträchtigen Erbe der Sowjetunion, konkret den gar nicht demokratischen Vorgängen in Georgien und dem Besuch einer Delegation der Sozialistischen Internationale in Moskau. Zuvor geht's nach New York zum Auftakt der 46. UNO-Vollversammlung, danach nach Stockholm, wo die Bürgerlichen versuchen, nach ihrem halben Wahlsieg eine ganze Regierung zu bilden. Kanada zieht seine letzten Truppen aus Deutschland und somit auch aus Europa ab. Das war ein Beitrag aus Ottawa. Und aus Deutschland selbst informieren wir heute Abend über das Ringen der Union mit sich selbst in puncto Paragraph 218. Ferner über die Vorschläge von Frau Adam-Schwetzer zur Förderung des Wohnungsbaus. Und aus Berlin ein Bericht zum Auftakt der Beratung des Internationalen Olympischen Komitees. Bevor wir dann gegen Ende der Sendung das Neueste von der Wall Street und die Kommentare der Presse von morgen hören. Soweit also das Programm der nächsten 40 Minuten zu unserem ersten Thema, der Krieg in Kroatien. Lord Carrington hat erreicht, womit wohl nur wenige gerechnet haben, nämlich einen, wie es heißt, wirklichen, sofortigen und totalen Waffenstillstand. Mehr dazu von unserem Mann in Belgrad, Georg von Hübenet. Lord Carrington ist es in der Villa Galeb an der montenegrinischen Adriaküste in Igalo, wo früher der Partisanenmarschall Tito mit viel Pomp und materiellem Aufwand seine Ischias-Erkrankungen kurierte, offensichtlich gelungen, auch eine Medizin für die Heilung der jugoslawischen Krankheit des Ischiaticus nationalitis zu entdecken. Die Hauptverantwortlichen für den ausgebrochenen bewaffneten Nationalitätenkonflikt, die Präsidenten der Republiken Kroatien und Serbien, Tuđman und Milošević sowie der Armeechef, Verteidigungsminister Kadević, verpflichteten sich nämlich, überall dort auf die Einstellung der Kämpfe einzuwirken, wo sie ihren Einfluss geltend machen können, wobei viele, zu viele Fragen noch offen bleiben. Wir könnten zum Beispiel gleichzeitig die kroatische Nationalgarde entwaffnet und die Rückkehr der Armee in die Kaserne erfolgen und wer solle die Waffen vor dem Zugriff Unbefugter schützen? Ungeachtet der vollzogenen Unterschriften unter die von Lord Carrington geschickt formulierten Erklärung, die unter anderem auch die Verpflichtung von Milosevic und Tuđman enthält, nur mit friedlichen Mitteln neue Wege zur Beilegung des Konflikts zu suchen, gingen Tuđman und Milosevic im Groll auseinander. Ihre Gegensätze über den Verursacher des blutigen Konflikts lassen sich immer noch nicht überbrücken. Demnach wird der Hass zwischen Kroaten und Serben fortbestehen, da weder Tuđman noch Milosevic zu einer Geste der nationalen Versöhnung fähig waren. Nicht ohne Grund verschickte der Präsident der Republik Bosnien-Herzegowina Izetbegovic unmittelbar nach der Unterzeichnung der Erklärung von Igalo Botschaften an alle Staaten der Europäischen Gemeinschaft, die eine wichtige Bitte zum Inhalt haben. Die Tätigkeit der Waffenstillstandbeobachter aus dem Ausland sollte auch auf einige Randgebiete von Bosnien ausgedehnt werden, die entweder an die serbische autonome Provinz in Kroatien, die Kninkraina, oder direkt an Kroatien grenzen. Izetbegovic schraubt offensichtlich der in Igalo vereinbarten Feuereinstellung nicht. Zur Stunde fällt es allen am Konflikt beteiligten Seiten schwer, nicht nur die Kämpfer, sondern auch die psychologische Kriegsführung einzustellen. Da der Waffenstillstand des morgen Mittag um 12 Uhr in Kraft treten soll, setzt die Armee ihre Angriffe gegen Ziele in Kroatien fort, offensichtlich in der Absicht, Kroatien auch von der Adriaküste und so von der Außenwelt zu isolieren und so die Einfuhr von Waffen zu unterbinden. Gegen die Mobilmachung der Armee, die auch in dieser Nacht fortgesetzt wird, protestiert die Bevölkerung von Makedonien schon seit 2 Tagen heftig. Der Waffenstillstand soll also ab morgen Mittag in Kraft treten. Es bleibt abzuwarten, ob er wirklich eingehalten wird, denn kurz nach der Unterzeichnung der Vereinbarung war schon wieder von Kämpfen die Rede. Über die militärische Lage in Kroatien am späten Nachmittag und Abend nun ein Bericht von Andrej Smodisch. Die jugoslawische Luftwaffe ist heute aktiv wie noch nie zuvor in diesen Kriegstagen. Angriffe aus der Luft werden am Nachmittag aus Vestlavonin gemeldet, wo kurz hintereinander eine Tankstelle bei Nova Gradiška und der Fernsehsender Psun von Raketen getroffen wurden. In Osijek in Ostslawonien nahm die Luftwaffe den Meldungen des kroatischen Rundfunks zufolge das dortige Industrieviertel unter Beschuss. Nachdem die Einwohner der Stadt praktisch 6 Tage lang ununterbrochen in den Kellern ausharren mussten, scheint es die jugoslawische Armee nun auf die Industriebetriebe von Osijek abgesehen zu haben. Alle diese Angriffe, so gilt es zu betonen, fanden mindestens 2 Stunden nach der Unterzeichnung des neuen Waffenruheabkommens statt. Der erste Luftangriff nach der Unterzeichnung fand bereits gegen 16.30 Uhr statt. Kurz nachdem in der kroatischen Hauptstadt Zagreb die Sirenen erneut Luftalarm ankündigten, griffen Kampfflugzeuge der jugoslawischen Luftwaffe den Vorort Lučko westlich von Zagreb an. Ebenfalls in Zagreb wurde von einem Flugzeug aus mit einer Rakete ein Studentenwohnheim getroffen. Die Flieger waren kurz zuvor vom militärischen Teil des Flughafens der Stadt aufgestiegen. Ein weiterer Luftangriff, von dem die kroatischen Medien berichten, fand kurz vor 18 Uhr in Varaždin, 60 Kilometer nördlich von Zagreb, statt. Heftige Kämpfe werden auch aus der ostslawonischen Stadt Vukovar gemeldet. Die Stadt soll von Rauchsäulen eingehüllt sein. Das kroatische Fernsehen konnte keine Bilder von dort übermitteln, da wegen der ununterbrochenen Angriffe niemand die Stadt verlassen kann. Rauchsäulen und Gebäude in Flammen hingegen wurden in der Hauptnachrichtensendung des kroatischen Fernsehens eben aus Osijek gezeigt. Im Hintergrund war starkes Artilleriefeuer zu hören. In Dalmatien wird ebenfalls noch gekämpft. In der Hafenstadt Šibenik, in der die Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und das alte Rathaus von Granatsplittern beschädigt wurden, soll auch am Abend noch die jugoslawische Armee Artillerie eingesetzt haben. In Zagreb wird dieser sogenannten Waffenruhe, wie in den Nächten zuvor, mit der Verdunklung der Stadt begegnet. Wenn es der EG nicht gelingt, auf dem Balkan für Ruhe zu sorgen, werden sich die Augen der Weltöffentlichkeit auf die UNO richten. Diese begann heute mit der 46. Vollversammlung. Tilman Rascher, wie verlief der Auftakt zu dieser Sitzung, die ja nach den Veränderungen in der Sowjetunion in einer neuen Weltsituation, in einem neuen Geist stattfindet? Das ist in der Tat richtig und davon ist an der UNO zweifellos auch etwas zu spüren, auch bei dieser Eröffnung der 46. Vollversammlung. Die begann heute mit der feierlichen Aufnahme von 7 neuen Mitgliedern und 3 dieser neuen Mitglieder sind ja, man kann fast sagen, ein direkter Ausdruck der veränderten Weltsituation, denn die 3 baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland, waren ja einst Mitglieder des Völkerbundes. Sie zogen heute ebenso wie Nord- und Südkorea sowie die Marshallinseln und Mikronesien in die UN ein. Die Weltorganisation wächst damit auf 166 Nationen an. Eine Abstimmung gab es übrigens nicht. Die neuen Mitglieder wurden einfach per Akklamation in der UNO willkommen geheißen. Als die 3 Vertreter der baltischen Staaten im Plenum ihre Plätze einnahmen, gab es besonders viel Applaus. Und das hat natürlich mit der Rückkehr dieser Nationen nach 51 Jahren in die Staatenfamilie zu tun, die den Beginn einer neuen Ära auch für die UNO zweifellos symbolisiert, in der eben nicht mehr die Welt nur in Ost und West unterteilt ist. Am ersten Tag der 46. Vollversammlung wurde aber auch ein Präsident für dieses Plenum gewählt. Zum ersten Mal gab es dabei eine Kampfabstimmung, da sich entgegen der UN-Tradition 3 Kandidaten zur Wahl gestellt haben. Üblicherweise wird dieser Posten von einer Regionalgruppe an die andere weitergereicht. Gewählt wurde mit deutlicher Mehrheit der saudi-arabische Delegierte Samir Shihabi, ein Palästinenser, der in Jerusalem geboren wurde. Shihabi wies dann auch in seiner Antrittsrede darauf hin, dass die UN weiter an der Verwirklichung der Rechte der Palästinenser im Rahmen der UN-Resolution arbeiten werde. Der neue Vollversammlungspräsident lobte aber auch das weltpolitische veränderte Klima, das eben von der Entspannung zwischen Ost und West gekennzeichnet sei. Herr Rascher, am 1. Oktober soll ja auch ein neuer Generalsekretär gewählt werden. Wer hat denn da in diesem Rennen die besten Aussichten? Ja, hinter den Kulissen des UN-Plenums ist in der Tat ein sehr diskreter, dennoch intensiver Wahlkampf im Gange. Der ehemalige stellvertretende ägyptische Premierminister Boutros Ghali und der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Prinz Sadruddin Aga Khan gelten derzeit als die Favoriten für dieses höchste UN-Amt. Der 58-jährige Prinz Sadruddin ist ein Karrierediplomat, der seit mehr als 20 Jahren bei der UNO ist. Er wurde in Paris geboren, hat aber einen iranischen Pass. Der Ägypter Boutros Ghali war 14 Jahre lang stellvertretender Premierminister für Außenpolitik und hat in dieser Funktion entscheidend an der Aussöhnung zwischen Israel und Kairo mitgearbeitet. Vielleicht noch ein Wort dazu, was gegen die jeweiligen Kandidaten spricht. Prinz Sadruddin ist bereits einmal ins Rennen um dieses Amt angetreten, wurde damals aber durch ein Veto der Sowjetunion blockiert, die ihm proamerikanische Position vorgeworfen hatte. Sadruddin ist eng mit Präsident Bush befreundet. Das könnte ihm jetzt bei antiamerikanisch gesinnten Nationen, vor allem der Dritten Welt, schaden. Gegen den 69-jährigen Ägypter spricht vor allem sein hohes Alter und Gerüchte, dass er krank sei. Das entscheidende Wort bei dieser Wahl, das wissen Sie, haben die fünf permanenten Mitglieder des Weltsicherheitsrates, die ja mit ihrem Veto die Nominierung der Kandidaten kontrollieren. Man geht davon aus, in der Tat, dass der Rat sich Ende Oktober auf einen Kandidaten einigen wird. Tilman Raschauer war das, besten Dank nach New York. In der Krisenregion Nahost wird derzeit zwar nicht geschossen, große Fortschritte in Richtung Frieden scheint es aber auch nicht zu geben. Die gewundenen Formulierungen nach dem Treffen des amerikanischen Außenministers Baker heute mit dem israelischen Regierungschef Shamir deuten eher darauf hin, dass man in Sachen Friedenskonferenz auf der Stelle tritt. Weder das Problem der Vertretung der Palästinenser bei der Konferenz konnte gelöst werden, noch konnte ein Termin für die Konferenz gefunden werden. Am Nachmittag flog Baker weiter nach Kairo. Er traf mit dem ägyptischen Präsidenten Mubarak zusammen und gab auch dort eine Pressekonferenz. Aus Kairo, Thilo Köstler. Alle werden vom Frieden profitieren und Israel weit mehr als andere Staaten, sagte Ägyptens Präsident Mubarak, als er nach über zweistündigen Beratungen gemeinsam mit dem amerikanischen Außenminister vor die Presse trat. Man nähere sich einer Konferenz, sagte er, in der alle Parteien sich an einen Tisch setzten, um der Region Frieden zu bringen. Und er fügte hinzu, diese Konferenz könnte noch im Oktober stattfinden. Mubarak sagte, könnte. Und auch James Baker nannte keinen Termin. Nach der Station Israel wurde auch in Kairo deutlich, einen Durchbruch auf dem Weg zur internationalen Friedenskonferenz hat James Baker auch bei seiner 7. Nahostmission noch nicht erzielen können. Die Frage der Zusammensetzung der palästinensischen Delegation ist noch immer ungeklärt. Israel macht weiterhin sein Veto geltend. Und die Palästinenser wollen ihrerseits Garantien haben, dass das Ziel von Friedensverhandlungen ein Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten sein muss. Eine Lösung auf der Grundlage der Formel Land für Frieden. Ohne in die Details zu gehen, gab der amerikanische Außenminister einen Einblick in die diplomatische Feinarbeit. Jawohl, sagte er, es gebe schriftliche amerikanische Zusicherungen an alle Parteien, an Israel, die Palästinenser, an Syrien und Jordanien. Diese Liste werde weiterhin diskutiert, ergänzt und aufeinander abgestimmt. Geheimnisse gebe es dabei nicht. Und ohne von konkreten Fortschritten zu sprechen, deutete er an, dass die Palästinenser offenbar zu weiteren Zugeständnissen bereit sind. Jedenfalls nannte der amerikanische Außenminister seine jüngsten Unterredungen mit seinen palästinensischen Gesprächspartnern sehr ernsthaft und besonders ergiebig. Niemand könne so viel gewinnen wie die Palästinenser, meinte Baker, allerdings auch niemand so viel verlieren wie sie, sollte die Chance einer Friedenskonferenz vertan werden. An den Friedensverhandlungen teilzunehmen ist ein Muss, erklärte kategorisch der ägyptische Präsident. Darüber bestehe auf der arabischen Seite Einigkeit. Und das habe gar nichts damit zu tun, ob die Vereinigten Staaten Israel die Kreditbürgschaft gewähren oder nicht. Mubarak erklärte diese Frage zur Angelegenheit zwischen den beiden Staaten. Dass das Verhältnis zwischen Washington und Tel Aviv über der Weigerung George Bush, die Kreditbürgschaften über 10 Milliarden Dollar zu übernehmen, immer noch getrübt ist, ließ James Baker auch in Kairo nochmals anklingen. Er habe keine Einigung mit Ministerpräsident Shamir erzielt, man arbeite weiter an diesem Thema, sagte er. Wie aus dem Umfeld des amerikanischen Außenministers verlautete, hat Washington der israelischen Regierung ein 6 Punkte umfassendes Kompromissangebot unterbreitet, das die Übernahme der Kreditbürgschaften im Januar vorsieht und amerikanische Zinszahlungen zusichert, wenn die israelische Regierung teure Überbrückungskredite aufnehmen muss. Das mildert zwar die Wirkung der harten Haltung George Bush, es bleibt aber ein politisches Warnsignal an die israelische Adresse. Die Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten ist auch für die USA nicht akzeptabel. Der nächste Krisenherd heißt Georgien. Dort eskalieren seit Tagen die Demonstrationen gegen das Regiment des Präsidenten Gamsachurdia. Der zwar frei und demokratisch gewählte Politiker regiert mit Methoden, die zu einer Demokratie gar nicht passen. Heute ließ er wie bei einem Staatsstreich die Oppositionsführung festnehmen. Klaus Kunze berichtet. Die Aktion gegen die drei georgischen Oppositionsführer soll sich gestern Nacht so abgespielt haben. Eine Linienmaschine Richtung Moskau, in der Georgi Chanturia, Irina Sarischwili und Vachtang Talachadze saßen, kehrte kurz nach dem Start wieder zum Flughafen der georgischen Hauptstadt zurück. Sicherheitskräfte in Zivil drangen nach der Landung in die Maschine und nahmen die drei Oppositionsführer fest. Jede Spur von ihnen fehlt. Offiziell wird der Vorfall augenblicklich weder in Moskau noch in Tiflis bestätigt. Dennoch reiht er sich nahtlos in die Vorgänge ein, die sich seit einigen Wochen um das Parlamentsgebäude und auf dem Rustaveli Boulevard in Tiflis abspielen. Erst gestern versammelte sich wieder eine riesige Menge von Demonstranten an diesen zentralen Stellen. Rund 8000 hatten die Unterstützer Sviat Gamsachurdias aufgeboten. 4000 Köpfe zählte die Menge der Gegner des Präsidenten. Die Polizei konnte die Massen auseinanderhalten, zu Gewaltsamkeit kam es nicht. Sviat Gamsachurdia, um den das für und wider geht, wurde in freien und demokratischen Wahlen vor 4 Monaten zum georgischen Staatsoberhaupt gewählt. Gestützt auf die Zustimmung von 86% der Wähler forderte Gamsachurdia seither die Opposition durch seinen autoritären Stil und undemokratische Erlasse heraus. Gamsachurdia hat im Parlament rund 240 Abgeordnete der Vereinigung Runder Tisch Freies Georgien hinter sich. Das sind mehrere Parteien, die sich von der kommunistischen Minderheitsfraktion bis zu den konstitutionellen Monarchisten im Wesentlichen nur in ihrem georgischen Nationalismus einig sind. Selbst offizielle Vertreter Georgiens in Moskau sprechen ansonsten von einem täglich sich ändernden Meinungsspektrum und wechselnden Kräfteverhältnissen im Parlament. Die Opposition, die sich seit Wochen gegen Gamsachurdia regt, besteht aus der Vereinigung Demokratisches Zentrum. Der Kreis zur nächtlichen Festnahme schließt sich hier. Die 3 georgischen Politiker, die gewaltsam aus dem Flugzeug geholt wurden, sind die Köpfe der Nationaldemokratischen Partei, die die Straßendemonstrationen organisiert. Und die Nationaldemokratische Partei ist Kern des Demokratischen Zentrums.